Metronom, ach Case, wir laden euch ein. Joystick in der Hand, der Puls wird laut. Wir sind die Helden, die das Spiel verändern.